Leben Sie wohl, liebe Mama. Wie? Heute schon? Rief sie in einem Ton aus, als verlöre sie ihn auf ewig. Ich kann nicht anders. Es ist Zeit für mich. Ich muss unbedingt. Und ich darf nicht mit dir gehen? Nein. Aber beten Sie für mich. Ihr Gebet wird vielleicht erhört werden. Lass mich dich bekreuzigen, dich segnen. So. So. Oh Gott, was tun wir? Ja, er war froh. Er war sehr froh, dass niemand da war, dass er mit der Mutter allein war. Es war, als wäre seit dieser ganzen schrecklichen Zeit sein Herz mit einem Mal weich geworden. Er sank vor ihr nieder, küsste ihre Knie und sie weinten beide eng umschlungen. Und sie wunderte sich nicht und fragte ihn jetzt nichts mehr. Sie hatte schon lange begriffen, dass mit ihrem Sohn etwas Furchtbares geschah und dass jetzt ein für ihn schrecklicher Augenblick gekommen war. »Rodja, Liebling, mein Erstgeborener«, sagte sie schluchzend. »Sieh, jetzt bist du ganz so, wie du als kleiner Junge warst. So bist du auch damals zu mir gekommen. So hast du mich umarmt und geküsst, als wir noch mit deinem Vater lebten und uns schlecht und recht durchschlugen. Da war es ein Trost für uns, dass du bei uns warst. Als ich aber deinen Vater beerdigt hatte, wie oft haben wir uns da an seinem Grab umschlungen gehalten, genauso wie jetzt, und zusammen geweint. Dass ich aber lange schon weine, das kommt daher, weil das Mutterherz ein Unheil vorausahnt. Als ich dich das erste Mal damals am Abend wieder sah, erinnerst du dich, als wir hier ankamen, da habe ich alles schon allein aus deinem Blick erraten. Und mein Herz zuckte zusammen. Und als ich dir heute öffnete, dich sah, da dachte ich gleich, nun ist die Schicksalsstunde offenbar gekommen. Rodja, Rodja, du wirst doch nicht sofort abreisen. Nein. Du wirst noch einmal herkommen? Ja, ich werde herkommen. Rodja, sei mir nicht böse. Ich darf dich ja nicht ausfragen. Ich weiß, dass ich es nicht darf, aber sag mir bloß nur zwei kleine Worte. Sage mir, ist es weit, wohin du reist? Sehr weit. Was erwartet dich dort? Eine Anstellung? Ist es für deine Karriere wichtig? Was Gott mir gibt. Beten Sie für mich.